Szene 7. Hören Sie zu. Hier ist ein Lied, ein Volkslied. Das ist ein Volkslied. Bitte? Frage: Ist das ein amerikanisches Volkslied? Nein, das ist kein amerikanisches Volkslied. Frage: Was für ein Lied ist das? Das ist ein deutsches Volkslied. Ah, Madame Butterfly. Frage: Ist Madame Butterfly eine Oper? Ja, Madame Butterfly ist eine Oper. Eine deutsche Oper? Nein, keine deutsche Oper. Frage: Was für eine Oper ist das? Das ist eine italienische Oper. Gut. Italienisch. Wiederholen Sie. Italienisch. Italienisch. Eine italienische Oper. Madame Butterfly ist eine italienische Oper. Bitte? Ein Walzer. Ein Walzer. Ein Wiener Walzer. Wiederholen Sie. Der Walzer, die Oper, das Lied. Ein Walzer, eine Oper, ein Lied. Gut. Jetzt hören Sie zu, bitte. Hier ist Fräulein Schulz, Otto und Herrn Müllers Radio. Otto, ist das nicht Herrn Müllers Radio? Das ist ein gutes Radio, Fräulein Schulz. Hören Sie. Frage: Ist das ein schlechtes Radio? Nein. Nein, das ist kein schlechtes Radio. Was für ein Radio ist das? Das ist ein gutes Radio. Gut. Das Radio. Ein gutes Radio. Kein schlechtes Radio, bitte. Hören Sie, Fräulein Schulz. Hören Sie zu. Das ist Rockmusik. Aus New York. Aus Amerika. Hören Sie zu. Ah, Fräulein Schulz hört zu. Bitte? Sie hört Rockmusik aus Amerika. Kommt die Rockmusik aus Wien? Nein, sie kommt nicht aus Wien. Oder kommt die Rockmusik aus New York? Ja, sie kommt aus New York. Otto! Otto! Hören Sie doch zu! Das ist keine Musik. Keine Musik? Doch. Das ist doch moderne Musik. Otto! Fräulein Schulz hört Rockmusik nicht gern. Und Otto? Hört Otto Rockmusik gern? Ja, er hört Rockmusik gern. Frage. Und Sie? Hören Sie gern Rockmusik? Ja, ich höre gern Rockmusik. Frage. Ist das moderne Musik? Ja, natürlich. Das ist moderne Musik. Gut. Wiederholen Sie. Ich höre, Sie hören. Otto hört oder er hört. Fräulein Schulz hört oder sie hört. Und das ist alles. Die Musikszene ist zu Ende. Eine Pause von 5 Sekunden.